SWR 2 Spielraum. Wir schalten nun um zur Live-Übertragung vom ARD-Kinderhörspieltag, der im Rahmen der ARD-Hörspieltage im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie und der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe stattfindet. Sie hören das Hörspiel »In geheimer Mission durch die Wüste Gobi« nach dem gleichnamigen Roman von Fritz Mühlenweg. Herzlich willkommen hier beim ARD-Kinderhörspieltag im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Gleich startet live auf der Bühne hier in der Hochschule für Gestaltung das Musikhörspiel »In geheimer Mission durch die Wüste Gobi« nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Fritz Mühlenweg. Der Südwestrundfunk sendet diese Co-Produktion live zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio Kultur, dem Hessischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk. Und jetzt viel Spaß zu Hause vor dem Radio und hier im Saal in Karlsruhe mit »In geheimer Mission durch die Wüste Gobi«. Ist wie das Meer, das Herz wird eng, wenn man nicht da ist. Und das Herz sagt Freude, sobald es das Grasland sieht und die Steine der Wüste. Guten Tag, mein Name ist Christian. Ich bin in Peking geboren und gehe dort auf eine deutsche Schule. Ni hao, ni hao. Ich heiße Großer Tiger. Quishan ist mein Freund. Er wohnt in unserer Nachbarschaft. Weil die Chinesen kein R sprechen können, sagt Großer Tiger immer Quishan zu mir. Das klingt so ähnlich wie Christian und ist ein schöner chinesischer Name, der so viel bedeutet wie Kompassberg. Ja, Quishan. Die Geschichte, die ich euch hier erzähle, ist lange her. Sehr lange. Man konnte noch nicht überall mit dem Flugzeug hinfliegen und das Reisen in andere Länder war eine beschwerliche und langwierige Sache. Meine Eltern waren mutig. Sie waren ins ferne China ausgewandert. Das trauten sich damals nur ganz wenige. Los, großer Tiger, jetzt zeig mir deinen Drachen. Ich erinnere mich noch genau, wie alles anfing. Es war Anfang März und die Sonne schien warm. Wäre ich nicht so neugierig darauf gewesen, den Drachen zu sehen, den Großer Tiger von seinem Vater zum Drachenfest geschenkt bekommen hatte, ja, dann wären die verrückten Ereignisse der nächsten Tage und Wochen vielleicht nie passiert. Ich nahm die Rolle mit der dünnen Seidenschnur und Großer Tiger trug den gelben Papierdrachen. Wir gingen auf der Stadtmauer entlang, die um diese Tageszeit verlassen in der Sonne lag. Von hier aus sah man über die Dächer der ganzen Stadt Peking. Auf der Straße marschierten Soldaten. Wir gehen zum Bahnhof Shishimen. Dort ist ein Platz, wo ein guter Wind weht. Dort steigen die Drachen sehr hoch. Auf dem Gleis neben dem Bahnhofsgebäude stand ein langer Zug. Die Lokomotive dampfte. Viele Soldaten waren da. Und sie verluden Pferdewagen und einige Kanonen. Hier haben wir Glück. Der Wind kommt von Süden. Ich nahm die Schnur und begann zu laufen. Der Drachen war wirklich gut gebaut. Obgleich nur ein ganz kleiner Wind wehte, hob er sich leicht in die Luft. Die Soldaten blieben stehen und sahen zu. Aber dann ging der Wind weg und der Drachen stieg nicht mehr. Der Hauptmann rief, kommt mit zum letzten Wagen. Der Zug fährt gleich los. Und ihr könnt ein Stück mit uns fahren. Aber nur ein Stückchen weit. Da sprangen die Soldaten herbei und halfen uns auf den Wagen. Der Zug fuhr los. Als der Zug etwas Fahrt hatte, straffte sich die Schnur und der Drachen zog aus Leibeskräften und stieg in Luftschichten auf, wo es viel Wind für ihn gab. Es war ein herrlicher Anblick. Jetzt müssen wir aussteigen und nach Hause gehen. Bitte, lass den Zug halten, befehlender Herr. Aber der Zug hielt nicht. Er fuhr nur noch schneller und plötzlich gab es einen Ruck. Oh weh. Da war die Schnur gerissen. Der Drachen tat einen Sprung und taumelte durch die Luft. Weit weg stürzte er in ein Gemüsefeld. Da ist keine Hilfe. Da ist keine Hilfe. Bald wurde es dunkel. Die Sichel des zunehmenden Mondes stand über den Berggipfeln und die Sterne glänzten über den Bergen. Wir finden nie wieder nach Hause. Der Feind! Da ist er schon! Schrie der Hauptmann. Springt schnell fort, wir haben die Schlacht verloren. Und damit hüpfte er leicht wie eine Feder vom Wagen. Die Kanoniere sprangen hinterdrein und ließen ihre Kanonen stehen. Im Nu waren alle verschwunden. Ich legte mich neben Großer Tiger auf den Boden des Güterwagens und unsere Herzen pochten. Ich dachte an meine Eltern zu Hause. Plötzlich wurde eine Lampe über uns gehalten. Ihr seid Kriegsgefangene, sagte ein fremder Soldat. Unser Feind hatte den ganzen Eisenbahnzug mit Pferden, Wagen und Kanonen erobert. Und uns beide. Der fremde Soldat hieß Glück. Er brachte uns in das Lager des Generals Wu Pai Fu. Im Hof waren Pferde, die gestriegelt wurden, und Soldaten, die Wassereimer trugen und Automobile wuschen. Einer war der Soldat Glück. Und neben ihm stand der General. Hörst du, was sie reden? Nein, sie sind zu weit weg. Jedes Mal, wenn Glück den Mund auftut, sagt er, Euer Exzellenz Befehl. Vielleicht hat er nicht mehr gelernt. Als wir uns umblickten, stand ein Mann hinter uns. Er trug einen abgewetzten grünen Mantel und dazu eine runde, gestickte Mütze, so prächtig, wie selbst Großer Tiger noch nie eine gesehen hatte. Guten Tag, werter Herr... Grünmantel! Brummte er. Seine dunklen Augen blickten unruhig von einem zum anderen. Er hatte einen schwarzen Bart, der ihm über die Mundwinkel hing und ihn unheimlich machte. Scharf fragte er, gibt es hier einen Lastwagen? Dort steht einer. Jeder kann ihn sehen. Freilich, freilich, murmelte Grünmantel und verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Da kam der General und führte uns in einen kahlen Raum. Dort stand ein großer Tisch. Und auf dem Tisch lag eine Karte. Rote und blaue Fähnchen aus Papier steckten darin. Also passt auf, sagte der General. Morgen oder übermorgen werden wir Peking erobern. Dürfen wir dabei sein? Nein, ich kann euch nicht mitnehmen. Es wird viel geschossen werden. Der Krieg wird langsam ernst. Aber sobald ich in Peking bin, werde ich euren Eltern sagen, dass ihr gesund seid und sie sich keine Sorgen machen müssen. Ihr habt doch gesehen, dass Glück einen Lastwagen sauber macht. Der wird das erste Kraftfahrzeug sein, das die Wüste Gobi durchquert. Ihr werdet über die Provinz Xinjiang reisen, denn auf dem gewöhnlichen Weg kann ich euch nicht nach Hause schicken. Außerdem habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Hier ist ein versiegelter Brief. Den dürft ihr keinem Menschen zeigen. Ich vertraue darauf, dass ihr mit niemandem darüber redet. Wir können schweigen. Wir werden stumm sein wie die Fische. General Wu zog einen Brief aus dünnem Reispapier aus der Rocktasche. Auf dem Umschlag war mit schwarzen Tuschzeichen geschrieben an seine Exzellenz Yang Zhenxin, Gouverneur der Provinz Xinjiang. Großer Tiger nahm den Brief mit beiden Händen entgegen und verneigte sich. Niemand anderer als Exzellenz Yang wird diesen Brief sehen und lesen. Kompassberg hat eine verborgene Tasche in seinem Rock. Er wird den Brief bei sich tragen. Wir werden ganz geheim sein. Wir wissen, es ist eine Ehre. Der General gab mir eine Rolle mit 25 großen Silbermünzen. Und Großer Tiger gab er auch eine. Vielen Dank. Glück. Soll nichts wissen, sagte General Wu. Er weiß auch nichts von dem Brief. Er hat nur den Befehl, euch nach Urumqi zu bringen. Ich traue ihm nicht, weil er das Geld mehr liebt, als ein Soldat es soll. Darum bin ich froh, dass ich euch habe. Morgen fahrt ihr nach Kalgan und dann geradewegs durch die Steppe und durch die Wüste bis zum Etzingol. Der Etzingol ist ein Fluss und wo er fließt, ist die Hälfte des Weges. Am Etzingol gibt es einen Platz, der Olontore heißt. An diesem Ort hat mein Verbündeter, der General Feng, ein Benzindepot eingerichtet. Glück kann dort tanken und die leeren Fässer wieder füllen. Sobald ihr in Urumqi ankommt, geht ihr zum Gouverneur. Ihr gebt ihm einen Brief und das ist alles. Habt ihr mich gut verstanden? Ja, wir haben verstanden. Und wir gehorchen. So lebt wohl. In eurem Zimmer ist eine Ledertasche, darin findet ihr das Notwendigste für die Reise. Wenn alles gut geht, seid ihr in 10 Tagen in Urumqi. Euer Weg ebne Friede. Wir wünschen Freude und zahlreiche Glückssterne. Es war früh am Morgen und es war noch kalt und dunkel, als wir aufbrachen. Glück lief mit einer Sturmlaterne um den Wagen. Er zählte die Benzinfässer, die er am Abend aufgeladen hatte. Großer Tiger und ich hatten schlecht geschlafen, weil wir so aufgeregt waren. Wir brachten die Ledertasche, 2 warme Pelzmäntel und 2 Schlafsäcke. Glück sagte, neben mir könnt ihr nicht sitzen. Wir werden sitzen, wo der Herr befiehlt. Wir nehmen gerne hinten die Ladefläche. In der Mitte gab es einen freien Platz. Ich setzte mich neben Großer Tiger auf den Schlafsack. Im Osten rötete sich der Himmel, als der Wagen durch das Tor rollte. Plötzlich bremste er und ein zweiter Mann stieg ein. Das ist er. Wer? Grünmantel. Ich erkenne ihn an der Stimme. Er ist unheimlich. Was sollen wir tun? Da ist keine Hilfe. Wir waren schon einige Tage unterwegs mit dem Lastwagen, den der Soldat Glück sicher über alle Unebenheiten steuerte. Neben ihm auf dem Beifahrersitz Grünmantel. Die Piste, auf der wir fuhren, war für Eselskarren oder Pferdefuhrwerke. Automobile waren hier bestimmt noch nicht viele gefahren. Großer Tiger und ich saßen auf der Ladefläche und blickten staunend in die fremde Landschaft. Die Schlucht ist steil und unheilbringend. Ahnungslose fahren in den Abgrund. Es gibt auch bestimmt Räuber hier. Das Tal wurde enger. Kleine Inseln mit Gesträuch lagen im Flussbett neben der Straße. Die Berge ringsum waren höher geworden. Über die Felsgrate zogen weiße Wolken. Und in den Wolken schwebte ein Adler. Glück wird mit der Pistole schießen, wenn etwas schief geht. Unser Weg ebne Friede. Da passierte ein Unglück. Ein Wasserfall, der auf die Passstraße floss, überschwemmte alles. Und wir blieben im Schlamm stecken. Oh weh, da ist keine Hilfe. Glück sprang aus der Fahrerkabine und schimpfte, wir müssen hinauf auf den Berg. Vielleicht kann einer der jungen Herren vorausgehen und Hilfe holen. Also liefen Großer Tiger und ich dem Wagen voraus. Und als wir oben anlangten, sahen wir einen kleinen Tempel. Auf der obersten Stufe stand ein großes Mädchen. Es hatte Pelzhosen an und einen Kittel aus Schaffell. Hallo? Ni hao. Du sollst uns helfen, den Wagen aus dem Schlammloch zu ziehen. Das Mädchen hieß Lo Chiang. Es nahm ein Bündel Reisig und wir eilten zu dritt den Berg hinunter. Das Reisig legte sie unter die Räder und dann schoben wir zusammen den Wagen an, bis er aus dem Schlamm herauskam. Lo Chiang ging auf Grünmantel zu und verneigte sich stumm. Ist das eine Art? Schrie Grünmantel. Hast du das Reden verlernt? Er schlug dem Hütemädchen ins Gesicht. Hast du, was du verdienst? Es gibt keine Hilfe. Grünmantel ist ein schlechtes Stück Mensch. Er macht, dass wir Angst kriegen. Aber auch Glück gehört zu den Soldaten, vor denen man sich fürchten muss. Wir könnten weglaufen. Wenn seine Exzellenz Yang Zhenqin, Gouverneur der Provinz Xinjiang, die Botschaft von General Wu nicht bekommt, sind wir verloren. Wenn es so ist, dann wird kein Friede sein. Es war Nacht, als wir von einem furchtbaren Krach aus dem Schlaf gerissen wurden. Alles war in wirbelnde Schneeflocken gehüllt. Ein Scheinwerfer war erloschen, der andere beleuchtete die steinerne Toreinfahrt einer Herberge. Ein Hindernis hat sich dem Wagen in den Weg gestellt. Wir stellten uns schlafend. während Grünmantel und der Wirt Hagelkorn das kaputte Auto in den Hof schoben. Ja, und jetzt führe uns in das Gastzimmer, sagte Grünmantel. Ich bitte um Vergebung, das Gastzimmer ist besetzt, erwiderte Hagelkorn. Joleros Lama ist gekommen, der lebende Gott des Klosters Belinsum und lauter hohe mongolische Lamas. Ich kann nichts dafür, Exzellenz, aber ich habe noch ein schönes Kämmerchen. Es gibt keine Hilfe. Uns ließ man einfach auf dem Lastwagen zurück. Als alles ruhig war, schlichen wir über den Hof. Wir lauschten im Ofengang und hörten, wie Glück und Grünmantel sich stritten. 1000 Silberbatzen! Glück will Geld haben. Er will 1000 Silberbatzen. Aber wofür? Sobald der Tag anbricht, werde ich Dolon aufsuchen, sagte Grünmantel. Er ist so ein Halunke, der hier wohnt und mir 10 Kamele schuldet. Der Bursche muss froh sein, wenn ich statt der Kamele nur Geld haben will. Und da gibt's noch etwas, über das ich mit dir sprechen muss. Es sind diese beiden frechen Lümmel. Du musst sie irgendwo vom Wagen werfen. Die Wüste Gobi ist groß. In Xingxingxia übernehme ich den Wagen und du kriegst dein Geld. Aha. Sie machen aus, dass Glück der Wagen in Xingxingxia nachts in der Herberge gestohlen wird und dass Grünmantel ihm dafür 1000 Silberbatzen gibt, die er Dogolan vorher abknöpft. Wir begannen zu zittern. Gleichzeitig schlug uns das Herz bis zum Hals. Wir sollten den Joleros Lama bitten, uns zu helfen. Ja, wir bitten den heiligen Mann um seinen Segen. In der Kammer war es warm. Ein trübes Talglicht brannte. Das große Ofenbett, der Kang, war mit schönen Teppichen belegt. Und auf den Teppichen saß aufrecht und unbeweglich ein sehr alter Mann im roten Lama-Gewand. Wir beugen das Knie zum Fußfall der Verehrung. Der Joleros Lama erhob sich. Zum Segen legte er die Hand auf unsere Köpfe. Steht auf, meine Kinder. Ihr seid großer Tiger und Kompassberg. Wohin fahrt ihr mit dem Wagen, der von selber geht und der dem General Wu gehört? Wir fahren durch die Wüste bis nach Urumqi, in die Hauptstadt der Provinz Xinjiang. Wir sind geheime Boten von General Wu. Dann bewahrt euer Geheimnis. Herr General Wu ist mein Freund und seine Gedanken sind mir nicht verborgen. Kommt näher. Die Wände könnten Ohren haben. Großer Tiger und ich kletterten auf den Kang. Der heilige Mann wandte sich uns zu, streifte einen Silberreif vom Finger, der geformt war wie eine Schlange, reichte ihn Großer Tiger und sprach, der Ring sucht seinen Herrn. Er wird dir und Kompassberg hilfreich sein, wenn ihr in Not seid. Am rechten Daumen wird er dir passen. 10.000-fachen Dank für ehrenwertes Vertrauen. Vor 20 Jahren reiste ich nach Urga zum Fest der 7 Staaten. Auf allen Wegen ritten fröhliche Menschen in seidenen Gewändern auf ihren besten Pferden. Da traf ich einen jungen Mann, der traurig war und seine Augen blickten finster, denn er hatte einen schrecklichen Eid geschworen, viele Menschen zu töten, als Vergeltung für das, was ihm widerfahren war. Er entstammte einer reichen, adeligen Familie. Als er das Lager einmal verlassen hatte, überfielen Räuber, Frauen und Kinder, töteten sie und nahmen alle Reichtümer mit sich. Ich sagte ihm damals, als er in mein Zelt trat, du verfinsterst das Licht, so lebt kein Edler. Da warf sich der Mann zu Boden, zog einen Ring vom Finger und sagte, nimm diesen Ring des Zorns, bei dem ich als einer von 20 Männern geschworen habe. Und wie kann der Schlangenring uns helfen? Der Ring sucht seinen Herrn. Wir werden den Herrn finden und ihm Ruhe und Frieden bringen. Joleros Lama schwieg und alle schwiegen. Bevor wir die Kammer verließen, beugten wir noch einmal die Knie zum Fußfall der Verehrung. Aber Joleros Lama hielt die Augen geschlossen. Am nächsten Morgen stritt sich Glück wieder mit Grünmantel, der übel gelaunt war, weil der Mann, von dem er Geld eintreiben wollte, ihm entwischen konnte. Bevor wir in die Kammer gingen, hörten wir Glück sagen, aus dem Geschäft mit den Lastwagen wird nichts. Ohne die 1000 Silberbatzen kein Auto. Guten Morgen, die Herren. Wir wünschen Ruhe und Bequemlichkeit. Grünmantel schob die Augenbrauen ein wenig enger zusammen, aber plötzlich wurde er unvermutet heiter. Ha, passt auf, dass ihr nicht vom Wagen fallt. Die Wüste Gobi ist groß, schrie er. Großer Tiger, hast du Angst? Ich habe Angst, Quishan, aber das geht vorüber. Hast du viel oder wenig Angst? Nicht sehr viel und nicht sehr wenig. Es ist schwer, tapfer zu sein. Nicht, wenn man es muss, aber vorwärts und rückwärts ist Abgrund. Nach dem Frühstück brachen wir auf. Der Wagen war wieder repariert und Glück fuhr in die strahlende Winterlandschaft hinaus. Großer Tiger und ich gruben uns in unsere Pelzmäntel. Als die Herberge am Horizont verschwand, zog Großer Tiger ein kleines, walzenförmiges Ding aus Messing mit einer abgerundeten Spitze hervor. Was ist das? Eine Patrone. Wo hast du sie her? Sie lag unter dem Tisch und Grünmantel hat sie verloren. Er muss noch viele davon haben, denn er hat damit in der Hosentasche gespielt. Zeig mal. Die gehört zu einer Pistole, weil sie so klein ist. Glück hat eine Pistole. Grünmantel muss ihm die Patronen gestohlen haben. Meinst du, wir sollten dem Soldaten Glück sagen, dass Grünmantel ihm die Patronen gestohlen hat? Wir wollen warten. Im Warten liegt Heil. Die letzten chinesischen Ansiedlungen mit elenden Lehmhütten waren längst verschwunden. Und es ging immer weiter nach Norden. Bald sind wir im Mongolenland. Ja, bald sind wir in der Wüste Gobi. Der Schnee schmolz unter der steigenden Sonne. Wir fuhren und fuhren, bis wir müde wurden. Wir schliefen fest und wachten erst auf, als der Wagen hielt. Da sind Mongolenjurten. Es zeigt sich aber niemand. Die Zelte liegen da wie verlassen. Wir sind im Grasland. Wir haben es geschafft. Der Schnee ist fort. Mittag ist vorüber und wir sind in der Mongolei. Wir wollen etwas essen. Dazu brauchen wir Feuer, aber es gibt kein Holz. Die Mongolen benutzen trockenen Kamelmist. Großer Tiger meinte, wir sollten zum Brunnenloch. Dort gäbe es bestimmt viel davon. Und als wir dort ankamen, stand da tatsächlich ein Kamel. Zwei Wasserfässer waren zu beiden Seiten des Sattels befestigt, die der Reiter gerade füllte. Er trug einen blauen Mantel, der ihm bis auf die Stiefel reichte. Auf dem Kopf hatte er einen spitzen Seidenhut, der dunkelrot war und unter dem das kupferbraune Mongolengesicht freundlich grinste. Großer Tiger und ich verneigten uns stumm. Großer Tiger deutete auf das Brunnenloch. Enyu Bainu. Guten Tag. Was ist das? Wasserloch? Der Mongole nickte vergnügt. Wir halfen, die Wasserfässer zu füllen. Und als wir damit fertig waren, half uns der Mongole, der Mondschein hieß, beim Kamelmist sammeln. Du sprichst wie einer, der schon im Grasland war, sagte er zu Großer Tiger. Ich muss dich um etwas bitten. Zeige mir den Ring an deiner rechten Hand. Woher hast du ihn? Er gehört nicht mir. Ein heiliger Mann gab ihn mir und sagte, dieser Ring sucht seinen Herrn. Mondschein antwortete, ich bin einer von den 20 Männern, die den Schlangenring an deinem Daumen kennen. Wir haben von den 20 Männern gehört. Wir müssen jetzt gehen, früher geborener Herr Mondschein. Wir werden erwartet. Von Glück, dem Soldat des General Wu und Herrn Grünmantel. Mondscheins Miene verfinsterte sich. Könnt ihr schweigen? Wir sind in der Geheimhaltung sehr erfahren. Es gilt also. Keiner von euch weiß, wie ich heiße. Wir haben es bereits vergessen. Auf Wiedersehen, namenloser mongolischer Herr. Nach dem Essen ging die Fahrt weiter. Überall gab es Spuren von Karawanen, Dunghaufen, abgebrannte Lagerfeuer, bleiche Knochen, ganze Tiergerippe. Die warme Luft roch nach Staub und Kamelmist, nach faulem Wasser und Asche. Die Zahl der Geheimnisse und Heimlichkeiten hat das Maß der guten Dinge überschritten. Wir haben eine geheime Botschaft, einen rätselhaften Ring. Wir wissen, dass Glück sich von Grünmantel gegen Geld den Wagen stehlen lassen will und dass Grünmantel die Patronen von Glücks Pistole hat. Den Mund geschlossen halten ist friedvoll und weise. Wir werden ohne Lastwagen ganz allein in der Wüste wandern. Wir wollen warten. Im Warten liegt Heil. Schließlich verließen wir die Karawanenstraße und dann fuhren wir tagelang durch die Wüste. Auf Hunderten von Kilometern konnten wir keine Spuren von Menschen, Tieren oder Pflanzen mehr entdecken. Nur das Grau der Steine blieb und der leuchtende Sand. Hier war vor uns noch keiner. Aber der Etzingol kann nicht mehr sehr weit sein. Wir werden die Quelle auf ihrem endlosen Weg sprudeln hören. Dann standen wir auf einmal mitten in der Nacht vor einer dunklen Mauer aus Bäumen. Wir sind da. Das ist der Platz Olontore. Hier hat General Wu Soldaten stationiert, die ein Benzinlager bewachen. Unsere Fässer sind leer. 100 Schritt entfernt sprang ein Soldat aus dem Gebüsch. Die goldenen Uniformknöpfe glänzten im Mondlicht. Ungemach war sein Name. Der andere Soldat hieß Schlangenfrühling. Sie waren nur zu zweit und sie langweilten sich, denn sie hatten keine Aufgabe. Die Mongolen brauchten kein Benzin, der Feind war weit und sie hatten nichts zu verteidigen. Also hießen sie uns bereitwillig willkommen. Wir gingen ins warme Zelt und aßen meine Leibspeise, Bohnennudeln. Großer Tiger, du hast da einen schönen Ring, der zu meinem Namen passen würde, sagte Schlangenfrühling. Verkaufst du ihn? Der Ring, er ist sehr wertgeschätzt. Du merkst, dass er ihn nicht verkaufen kann. Glück und Grünmantel stritten sich wieder. 1000 Silberbatzen, sagte Glück. Und Grünmantel schnaubte zornig. Sie ahnten nicht, dass wir wussten, worum es ging. Glück ist ein Dummkopf. Er glaubt, er sei stark, weil er eine Uniform trägt. Grünmantel ist schlau und gefährlich. Ich möchte bloß wissen, wo er die Patronen versteckt hat. Psst! Eine Patrone hat Glück ja noch. Ich habe sie vorhin in seine Pistole getan, als er sich im Fluss gewaschen hat. Wollner, das hast du gut gemacht. Am nächsten Morgen besorgte Ungemach drinnen das Frühstück und Schlangenfrühling reinigte draußen den Motor. Wir wollen bald fahren und müssen noch die Benzinfässer füllen. Wir brauchen auch Reis und Tee. Unsere Vorräte sind ärmlich, sagte Glück. Und Schlangenfrühling erwiderte, nicht eine Stunde von hier steht die Jurte von Neidank. Bei ihm könnt ihr alles kaufen. Inzwischen werden Ungemach und ich die Fässer füllen. Wenn der Herr Glück uns mitnimmt? Wir könnten tragen helfen, befehlender Herr. Wir waren schon fast eine Stunde unterwegs und im grünen Flusstal angekommen, als wir einen kleinen Wald durchqueren mussten. Glück blieb abrupt stehen und hob den Arm. Es raschelte im Gebüsch. Und ein prächtiger Fasan mit zwei Hennern überquerte den Weg. Ach, schöne Berghühner. Glück öffnete die Pistolentasche, nahm die Pistole mit der roten Seidentrottel heraus und hob sie. Dieser prächtige Fasan kommt in unseren Kochtopf, sagte er. Nicht schießen! Nun hatten wir keine einzige Patrone mehr. Glück wusste es nicht und großer Tiger schien es nichts auszumachen. Auf einer baumlosen Ebene weideten Antilopen. Plötzlich hoben sie die Köpfe und flohen auf eine Baumreihe zu. Mir schwante Schlimmes. Ich höre einen Motor. Hieß es nicht, die Mongolen brauchen kein Benzin? Das kann doch nicht wahr sein. Ha, es gibt Halunken und ich kenne sie, rief Glück. Er zeigte in die Richtung, aus der das Motorengeräusch kam und rannte davon. Schau! Die Staubwolke über dem Steppengras. Da fährt unser Wagen. Die Kuh ist zum Stall hinaus. Das waren Schlangenfrühling und Ungemach. Bestimmt steckt Grünmantel dahinter. Und Glück hat keine Patrone mehr. Wir fanden ihn neben einer Weide am Rand des Karawanenwegs. Er starrte abwechselnd auf die tiefen Radspuren in der Böschung und auf die Staubfahne, die in der Luft hing. Grünmantel ist ein Patronendieb und ein Erzhalunke. Jetzt haben wir alles verloren. Wir sollten zu Naidang gehen, befehlender Herr. Ja, sagte Glück. Er ist der Einzige, der jetzt helfen kann. Man sah die Jurte von Weitem, weil sie unter zwei hohen Bäumen stand. Da kam uns Naidang schon entgegen. Seine Gestalt und Kleidung waren bescheiden. Sein Gesicht war ledergegerbt und von tiefen Pockennarben bedeckt. Zur Begrüßung zog er eine Schnupftabakflasche aus dem Gürtel. Habt ihr nicht kalt? Fragte er. Seid ihr müde? Zittert ihr am Ende? Plagt euch etwa sonst ein Unbehagen? Tretet über meine Schwelle. Wir verneigten uns tief, während Glück höflich die dargebotene Schnupftabakflasche entgegennahm. Was macht ihr ohne Pferde und Kamele im Grasland? Fragte Naidang. Der General Wu schickte uns auf eine weite Reise. Wir sollen Gouverneur Yang einen wichtigen Brief bringen. Der Soldat Glück sollte uns mit einem Lastwagen quer durch die Wüste Gobi bis nach Xinjiang bringen. Aber den Wagen hat ein gewisser Herr Grünmantel mit zwei Gehilfen gestohlen und ist auf und davon. Naidang machte ein erschrockenes Gesicht. Es wäre förderlich, ihm den Selbstgehwagen wieder abzujagen. Aber ohne Patronen wird man den Wolf nicht fangen. Nur Damping Yak kann helfen, sagte Naidang. Wer ist dieser ehrenwerte Herr? Er ist ein Fürst, der letzte Edle aus der Wurzel des Genghis Khan. Wir nennen ihn deshalb auch den uralten Herrn. Er sucht schon lange nach Shongma. Das ist der Niedrigste unter den Menschen. Seine Verbrechen sind ohne Zahl. Ich würde mich nicht wundern, wenn Grünmantel und Shongma das gleiche Stück Mensch sind. Was hat er denn getan? Als der Fürst mit seinen Männern vor 20 Jahren zur großen Ratsversammlung nach Urga ritt, tat sich Shongma mit einigen Schurken zusammen. Sie überfielen die Jurten des Fürsten, raubten das Vieh und schleppten aus den Zelten die Truhen fort mit dem, was darin war. Die Frauen und Kinder, die daheim geblieben waren, brachten sie um. Was sagst du da? Shongma ist ein Teufel. Ja, seit dem Überfall ist er verschwunden. Der Fürst verließ die Weidegründe seiner Väter und schwor, jeden Chinesen, den er im Grasland träfe, zu töten. Mit ihm schworen 20 Männer seines Stammes. Das heißt, aus dem Fürsten Dampignac wurde ein Räuberhauptmann. Shongma ist an allem schuld. Shongma, der sich jetzt Grünmantel nennt. Wir saßen im Kreis um das Feuer. Es war eine prächtige Nacht. 1000 mal 1000 Sterne zogen über die Wüste und über den Fluss Neringol. Der Mond zog mit ihnen. Ihr wisst, sagte Naidang, dass der Etzingol früher woanders floss. Dort sind die Ruinen einer großen Stadt, die man Karkot, die schwarze Stadt, nennt. Wohnt dort der, den ihr den uralten Herrn nennt? So ist es, sagte Naidang. Morgen will ich zusammen mit euch beiden zum Fürsten reiten. Er ist ein Nachkomme jener Alten aus Karkot. Euer Anblick wird sein Herz erweichen. Wir ritten hinein in die Wüste. Uns war ein wenig unwohl, dass wir ohne Glück unterwegs waren. Als eine Stunde verging und die nächste dazu, konnte ich kaum noch im Sattel sitzen. Trotzdem hielt ich durch, bis die Mauern von Schwarze Stadt vor uns lagen. Naidang ritt durch ein Loch, wo ehemals das Tor gewesen war. Ein Trümmerfeld. Wahrlich, ein Anblick zum Angstkriegen. Ich habe noch nie eine zerstörtere Stadt gesehen. Ein Schatten da, an der Mauer. Fühlst du dich leicht? So tritt ins Licht, Unbekannter. Marchen Beino, antwortete eine dunkle Stimme. Der Herr Mondschein! Mondschein trug seinen langen blauen Mantel und den spitzen Seidenhut, unter dem sein Gesicht freundlich grinste. Wir verneigten uns ehrfurchtsvoll. Amorchen Beino. Der Fürst wird es dir danken, Neidank, sagte Mondschein. Reite du zurück, ihr beiden, aber kommt mit mir. Der Fürst begehrt mit großem Verlangen, euch zu sehen. Es war nur ein kurzer Ritt und schon von Weitem sahen wir das Zelt. Am Feuer saß mit gekreuzten Beinen ein Mann im roten Gewand eines Lamas. Wir beugten das Knie zum Fußfall der Verehrung. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Fragte Damping Yak. Wir reisten in Frieden. Sitzt der Fürst leicht und gut? Da saßen wir nun am Feuer des gefürchteten Kriegers Damping Yak, den man uralter Herr nannte, der ein Fürst war und, wie wir inzwischen wussten, ein gewaltiger Räuber. Habt ihr mir etwas mitgebracht? Stieß er hervor. Wir wissen nicht, was ihr meint, befehlender Herr. Plötzlich brach ein Schweigen ins Zelt und alle starrten auf den Ring, den großer Tiger am rechten Daumen hatte. Er glänzte matt und silbern, der Kopf der Schlange zuckte. Großer Tiger wollte den Ring abziehen, aber Damping Yak schüttelte heftig den Kopf. Man erzählt, dass euer Selbstgehwagen ohne euch reist, sagte Mondschein. Das Sandmeer ist groß, aber die Augen und Ohren unserer Vertrauten sind überall. Wir wissen auch, dass der Wagendieb sich Grünmantel nennt. Als er noch keinen Bart trug, hieß er Shongma. Und er hat Unschuldige getötet, um sich zu bereichern. Und Damping Yak fügte hinzu, wir werden seine Spur finden und ihr folgen. Und dann? Dann, sagte Mondschein, muss Shongma sterben. Werter Herr Mondschein, wir möchten lieber nicht mitreiten. Wir wollen nicht, dass Grünmantel den Tod findet. Aber Mondschein sagte, es muss sein. Im Trab ging es über die Ebene und dann die Karawanenstraße entlang nach Westen. Wir fanden die Spur des Lastwagens. Sie führte direkt auf eine enge Schlucht zu. Hier ging es nach fallende Wand. Vor 10 Jahren, erzählte Mondschein, lagerte eine Karawane in fallende Wand. Es war eine Regierungskarawane, die große Mengen Silber transportierte. Die Leute machten ein großes Feuer und setzten sich zum Essen. Da fuhr aus der Wand ein höllischer Blitz. Es tat einen entsetzlichen Donnerschlag und die Felswand stürzte ein. Die Karawane lag zerquetscht unter den Felsen. Seither heißt der Ort fallende Wand. Ich sage, der Ort ist verflucht. Nach einer Stunde Ritt verließen wir den Weg durch die Schlucht und stiegen hinauf auf den Felsgrat. Dahinter musste fallende Wand sein. Wir erreichten oben eine flache Mulde. Ich schaute hinunter. 3 Männer saßen um ein Feuer. Da sind sie tatsächlich. Hinlegen! Wir legten uns flach auf die Steinbank und schoben vorsichtig die Köpfe über den Felsrand. Man kann das Feuer riechen. Sie kochen etwas. Aber also, sie haben ihr Lager schon abgebaut. Dann brechen sie bald auf. Sieh da, Grünmantel. Und Schlangenfrühling ist auch noch dabei. Aber wer ist der Dritte? Das ist Ungemach. Er hat seine Uniform ausgezogen. Die 3 Männer saßen beim Essen. Unten an den Felsen gab es Höhlen und mächtige Felsblöcke lagen überall herum. Im Norden verengte sich die Schlucht. Dort warteten Mondschein und Damping Yak auf Grünmantel. Schau, unser Lastwagen. Das war Mondschein. Oder Damping Yak. Die wollen Grünmantel einen Schreck einjagen. Schlangenfrühling rannte in Deckung. Grünmantel und Ungemach warfen sich hin. Komm, wir gehen näher ran. Vorsichtig rutschten wir von der Felskante zurück, als wir endlich in einem mageren Gestrüpp lagen und nach unten blickten, kam Ungemach mit einem ganzen Arm voll Baumwolle aus der Höhle und fing an, einen losen Strick zu drehen. Schlangenfrühling griff nach einer Spitzhacke. Von der Höhle aus begann er, einen Graben aufzuhacken. Dabei schaute er ängstlich in beide Richtungen des Tales. Die wollen fallende Wand sprengen. Dagegen sind Gewehrkugeln machtlos. Der Donner schafft Verwirrung. Und in der Verwirrung werden sie fliehen. Deswegen will Grünmantel sprengen. Gleich gießen sie Benzin in den Graben. Und wenn sie beim Wagen sind, zünden sie die Baumwolle an. Was tun wir? Können wir was tun? Zu spät. Schlangenfrühling entzündete den Docht einer Sturmlaterne und ging in die dunkle Höhle. Grünmantel begoss den weißen Baumwollstrick am Boden mit Benzin. Schießen nützt nichts. Doch! Schlangenfrühling ließ sich fallen vor Schreck. Seine Knie knickten ein, die Laterne fiel zu Boden und das Glas zerbrach. Ein Flammenband lief durch die Höhle. Für den Bruchteil eines Augenblicks war sie taghell beleuchtet. Selbst oben auf dem Felsen bebte die Erde und wir spürten das Wehen eines heißen Windes. Plötzlich verdunkelte eine Staubwolke den Himmel und Dumping Jack stand vor uns. Er sagte, jetzt sollst du mir den Ring geben. Großer Tiger zog ihn zitternd vom Daumen, erhob ihn zur Stirn und beugte das Knie. Grünmantel war tot und auch Schlangenfrühling und Ungemach waren mit ihm umgekommen. Der Himmel hat es so gewollt. Unter den Fässern auf unserem Lastwagen hatte Grünmantel mit seiner Bande die Silberbarren der verschütteten Karawane versteckt. Sie waren aufgeschichtet wie Ziegelsteine und trugen das Zeichen des Gouverneurs Yang in Urumqi, ein riesiger Silberschatz. Die drei Räuber haben sich mit dem Vermögen der verunglückten Karawane bereichern wollen. Es war gar kein Gewitter. Grünmantel alias Chong Ma hat das Unglück von fallender Wand vor 10 Jahren absichtlich durch eine Sprengung herbeigeführt. Aber warum hat er das Silber nicht schon damals geholt? Mit einer Kamelkarawane war es unmöglich. Es hätte zu viele Mitwisser gegeben. Also hat er den Schatz irgendwo in der Höhle versteckt und gewartet. Deshalb wollte er unbedingt den Lastwagen von Glück. Das war die Gelegenheit, das Silber fortzuschaffen. Man muss einen Blitzbrief an den großen Gebieter schicken. Was willst du denn in dem Blitzbrief schreiben? Alles. Alles geht nicht. Ein Blitzbrief soll nur 10 Worte haben. An Gouverneur Yang in Xinjiang. Kompassberg und großer Tiger verlorenen Silberschatz gefunden. Reise verzögert. Ankommen Monatsmitte. Ob wir je zurück nach Peking und zu unseren Eltern kommen werden? Der Himmel weiß es. Dumping Jack und Mondschein wollten das Telegramm aufgeben. Glück sollte uns im Lastwagen wie geplant nach Xinjiang bringen. Dort wollten wir dem Gouverneur Yang Zhenxin endlich die geheime Botschaft überbringen. Na, da seid ihr ja, sagte Glück. Es war ihm anzumerken, dass sein Herz sich freute. Wir haben auf uns geachtet, wie der befehlende Herr es wollte. Wir haben gehandelt, als ob er dabei gewesen wäre. Wir sind über alle Maßen froh, euch wiederzusehen. Großer Tiger und ich waren zufrieden, weil es jetzt auf dem schnellsten Wege nach Urumqi ging, in die Hauptstadt der Provinz Xinjiang. Wir fuhren und fuhren, bis es richtig Frühling wurde. Als wir endlich die Hauptstraße nach Urumqi erreichten, standen überall prächtige Bauten und schließlich hielten wir auf einem großen Platz. Es scheint, wir werden erwartet. Da ist keine Hilfe. Der Blitzbrief hat unser Kommen angekündigt. Der Himmel bewahre mich vor großen Amtshandlungen, sagte Glück. Dieser Empfang ist zu euren Ehren. Ich warte hier draußen. Zu viel Ehre. Wir sind unwürdige Knaben. Großer Tiger und ich grüßten die sich verneigenden Menschen und betraten ein prächtiges Bauwerk. Drinnen kamen wir an vielen Türen vorbei und gingen durch endlose Korridore. In einem freundlichen Wintergarten wartete Gouverneur Yang Zhenxin. Euer Anblick erfreut das Herz eines ärmlichen Mannes, sagte er. Seid ihr müde, ermattet, voller Furcht? Wir verneinten, hoben die Fäuste an die Stirn und beugten das Knie zum Fußfall der Verehrung. Der ehrwürdige Gouverneur war unscheinbar gekleidet. Die Augen unter seinen buschigen Brauen musterten uns forschend. Ich wartete lange auf euch. Jetzt sehe ich, dass der General Wu keine besseren Boten senden konnte. Ach, Wir sind ihm bloß so zugelaufen. Wir haben einen Brief. Vergebt, er ist etwas zerknittert. Yang brach das Siegel auf. Er entfaltete sorgsam das Blatt und überflog den Inhalt. Sein Gesicht blieb unbewegt. Ihr habt treue Botendienste geleistet, sagte er schließlich. Der General Wu Pai Fu, dessen geheimen Brief ihr zuverlässig beschützt habt, hat mir den leeren Stuhl des Präsidenten von China angeboten. Er wusste, dass Eile Not tat. Allein einem Blitzbrief konnte er diese Nachricht nicht anvertrauen. Das war zu gefährlich. So kündigte er mir nur euer Kommen an und hoffte, dass ihr mich zur rechten Zeit erreichen würdet. Soll das heißen, es ist zu spät geworden? Keine Sorge. Es ist nie zu spät für eine gute Nachricht. Ihr seid die geheimen Boten des Friedens gewesen. Unser neuer Präsident, Li Yuanhong, der nun statt meiner das Amt bekleidet, wird ebenfalls den Weg zum Frieden finden. Im Warten liegt Heil. Ist der Krieg jetzt vorbei? In ein paar Tagen werden alle Waffen ruhen, sagte Yang. Der Gouverneur, der fast Präsident von China gewesen wäre, war ein sehr höflicher Herrscher. Wir wurden nochmals gelobt für weise Umsicht. Und dann mussten wir Yang von den vielen Begegnungen auf unserer Reise berichten. Schließlich nahm Yang ein Blatt Papier, feuchtete Tusche an und schrieb mit festem Pinsel: Liebe Eltern, Kompassberg und großer Tiger, zu meiner unaussprechlichen Freude gesund bei mir eingetroffen. Abreise übermorgen. Ankunft in Peking am Monatsende. Yang Zhenxin, Gouverneur der Provinz Xinjiang. Quishan, glaubst du, dass in Peking auch schon Frieden ist? Würde der Gouverneur Yang uns ganz allein ziehen lassen, wenn von irgendwoher der Feind droht? Yeah. Das war In geheimer Mission durch die Wüste Gobi, ein Musikhörspiel nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Fritz Mühlenweg. Eine Live-Übertragung vom ARD Kinderhörspieltag 2009 im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe, gesendet von der Bühne der Hochschule für Gestaltung. Mit Laura Mehr als großer Tiger, Winnie Böwe als Christian und Ernst Konarek als Erzähler. Musik Durban Poison 4. Blasinstrumente Klaus Burger, Live-Elektronik und Flöte Matthias Schneider-Holleck, Schlagwerk Bernhard Wulff und Max Riefer. Gesang Batma, Pferdekopfgeige Hosso. Chor 48. Breitengrad. Ton und Technik Werner Grabinger, Armin Hoffmann, Björn Lautenschlager, Eckhard Mehne und Sascha Schwoll. Licht Tobias Kalbach und Sebastian Schäfer. Bühnenmeister Michael Heck. Regieassistenz und Ablaufregie Stefanie Börtsch. Buchausgabe Libelle Verlag. Komposition Klaus Burger und Matthias Schneider-Holleck. Hörspielbearbeitung und Regie Eberhard Klasse. Produktion Südwestrundfunk, Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio Kultur, Hessischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk und Westdeutscher Rundfunk 2009. Dramaturgie Uta Maria Heim.